Pilatus Galiläa hörte, fragte er, ob er aus Galiläa wäre. Und als er's vernahm, dass er unter Herodes Obrigkeit gehörte, übersandte er ihn zu Herodes, welcher auch an demselbigen Tage zu Jerusalem war. Da aber Herodes Jesum sah, ward er sehr froh, denn er hätte ihn längst gerne gesehen.